Es ist gleich 5:05. Das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt kommt jetzt von Simon Volkmann. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Tag. Nach einem schweren Lagerhallenbrand gestern in Frankfurt-Griesheim waren in der Nacht erneut Flammen auf dem Gelände ausgebrochen. Wie die Feuerwehr auf X mitteilt, hätten die Einsatzkräfte den neuerlichen Brandherd mit Wasser und Löschschaum abgedeckt. Wie es zu dem stundenlangen Großbrand gestern kommen konnte, ist noch immer unklar. Der Schaden dürfte ersten Schätzungen zufolge bei 2 bis 3 Millionen Euro liegen. Nach dem brutalen Angriff auf einen SPD-Politiker in Dresden hat sich ein 17-Jähriger der Polizei gestellt. Er befinde sich aber nicht in Gewahrsam, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamts. Es sei nicht davon auszugehen, dass er untertaucht. FFH-Reporter Thomas Bremser. In der Nacht ist der deutsche Jugendliche auf die Wache gekommen, zusammen mit einem Elternteil. Er war bislang nicht polizeibekannt. Die Beamten sprachen zuvor von 4 jungen Tatverdächtigen. Sie sollen den SPD-Europapolitiker Ecke beim Plakatieren zusammengeschlagen haben. Zuvor wohl auch einen Wahlkampfhelfer der Grünen. Es ist wohl der bislang brutalste Angriff auf einen Politiker in den vergangenen Monaten. Zuletzt traf es auch 2 grünen Politiker in Essen und einen AfD-Wahlkampfstand in Dresden. Eine Sammelklage gegen Vodafone stößt offenbar auf sehr großes Interesse. Laut dem Bundesverband der Verbraucherzentralen machen schon über 40.000 Kundinnen und Kunden mit. Letztes Jahr hatte Vodafone die Tarife von rund 10 Millionen Festnetzkunden um 5 Euro monatlich angehoben. Die Verbraucherzentralen sagen, dass das während eines laufenden Vertrages nicht geht. Wer will, kann sich der Sammelklage noch anschließen. Schlagstöcke im Mülleimer und Türsteher, die plötzlich wegrennen. In NRW hat die Polizei am Abend die Partyszene in mehreren Großstädten ordentlich aufgemischt. Bei einer Großrazzia seien mehr als 600 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz gewesen, heißt es aus dem NRW-Innenministerium. Die Ermittlungsbehörden erhoffen sich von der Aktion mehr Infos über die kriminelle Clanszene. Dillenburg wird heute zum Mekka für Biker, Radfahrer und Grillfreunde. Sie alle packt die Oranienstadt bei dem Fest Bikes and Barbecue auf eine Festmeile. Höhepunkt des Festes sind die hessischen Grillmeisterschaften, sagt uns Stadtsprecherin Anja Graser im Gespräch mit FFH. Also die Teams, die antreten, die dürfen sich auf ganz ausgefallene Aufgaben freuen. Die sind natürlich schon etwas anspruchsvoller. Das ist vom Burger über eine ausgefallene Bratwurst bis hin zum süßen Dessert alles, was da auf den Grill kommt. Und selbstverständlich beantworten die Teammitglieder, sofern das möglich ist von der Zeit her. Aber in der Vergangenheit war das immer kein Problem, dass die auch spontan mal eine Frage beantwortet haben. Und für den einen oder anderen fällt mit Sicherheit auch mal ein Probierhäppchen ab. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Katrin Sawatzki. Ist voll fies. Immer zum Schluss redest du über Grillen, über Essen und ich habe Hunger. Ich bereite mich auf den Feierabend vor. Sehr schön für dich. Ich bin noch ein bisschen da. Hallo liebe Autofahrer, ich habe eine Meldung für euch. Stadtgebiet Frankfurt-Bockenheim. Leider immer noch die Vollsperrung zwischen Frauenlobstraße und Wilhelm-Epstein-Straße. Ihr wisst, da gab es ja einen Unfall mit einer Straßenbahn. Wenn's geht also, bitte das Gebiet weiträumig umfahren und ein bisschen Geduld haben. Und dann gut und sicher ankommen. FFH, das Wetter. Ja, so ganz wonnig fühlt sich dieser Wonnemonat Mai noch nicht an. Ist ja auch erst der 5. Mai und der ist ja super gestartet. Okay, also heute am Sonntag mehr Wind, Wolken und Regen. Das Ganze bei so 17 bis 21 Grad. Ab und zu traut sie sich auch raus, die Sonne. Ja, und so durchwachsen geht's auch die nächsten Tage weiter. Wobei morgen noch mal mehr Regen und auch Gewitter angesagt sind als heute.